O Jesus, wer kennt schon deinen Namen hier auf dieser so gottlosen Erde? Du kamst, gabst dich selbst als ein Opfer hin, dass viele durch dich selig werden. O Jesus, dein Name ist teuer mir. O Jesus, dein Name ist mir so lieb. O Jesus, du willst nicht, dass einer hier verloren geht ohne dich. Gekreuzigt nach Golgatha wirf dein Blick, bleib stehen und schaue auf Jesus. Sein Blut floss auch für dich und mich. Glückselig darfst du hier jetzt werden. O Jesus, dein Name ist Jesus, erfüll uns mit deiner Lieb, dass sie aus uns strömt zu anderen hin. Und wer deine Botschaft heute hört, soll auch erfahren die Gnade von dir. O Jesus, dein Name ist teuer mir. O Jesus, dein Name ist mir so lieb. O Jesus, du willst nicht, dass einer hier